2. Schatten von Die Gedichte von Sommer und Tod von Ernst Blass, aufgenommen für LibriVox.org. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. 2. Schatten. Höhnen auch Narren zwecklosen Traum müssen verharren am dunklen Baum. Äste gesenket gilt kein vorbei, eh nicht geschenket Blüten der Mai. Steigen die Sommer immer aus Tod, ehret ein Frommer solches Gebot. Auf einen Gefallenen. Als Bewusstsein deines Falles unser armes Herz durchdrang, wieder war's geschehen um alles, wir erbleichten, wurden krank. Und die Wissender sich deuchten, fühlten, dass sie nicht gewusst, als sie so verließ dein Leuchten, übertraf sie der Verlust. Wie du zieltest, wie du ranntest, ließen froh wir dich hinweg, keinen Blick auf uns verwandtest, du aus Augen, stark und keck. Eiltest herrisch durch das Leben, schiedest ohne letzten Wink, und wir fühlten dich fast schweben, als dein Licht schon unterging. Wiederum in jähem Sturze fiel ein Knabe unbewacht, den es hinriss durch die kurze Lebenszeit zu Kampf und Schlacht. Reinem Lose, stolzem Fliegen, unbewusstem Überschwang, führe es auch nicht zu Siegen, schallt doch ewig der Gesang. Was ruft die längst entschwundenen Gefühle noch immer fordernd, dass ich rede steh? Ward nicht ein neues durch des Todes Kühle, wie sich das Land verändert durch den Schnee? Nennt ein Gespenst mir noch die taumelnd schwüle, doch lang verschneite Stunde auf dem See, die Blumensprache und den Tanz am Bühle, ward nicht zur Lösung uns das weite Weh? Mit weißer Decke feierlich bekleidet, der Leichnam ruht, die Erde harrend steht, und namenloser als ein Mensch, der leidet. Was hindert das beginnende Gebet? Ist es der grimmen Wolken wilde Reise? Oder das dunkle Brauen unterm Eise? Nun herrschen über ihn der fremde Geister, und nur der Wind ist ein bekannt Geleit. Nun ist er abgeschieden und verwaister als jemals in erwünschter Einsamkeit. Ihn führten fort die unsichtbaren Meister, doch selbst ihr Hohn verließ ihn vor der Zeit. Nun schrillt im Walde blinder und ergreister Baumstämme über ihm der Wolken Streit. Ein wandernd Wesen mit verlorenen Sinnen ist seine Seele, von der Not verheert. Rufen der Angst hebt an, ihm zu entrinnen. Da aber wird die Tröstung neu gewährt. Des Echo Antwort tönt nach kleiner Weile wie eine ferne Botschaft von dem Heile. Ende von Schatten, aufgenommen von Sonja.